Deutschlandfunk. Corso. Wir blicken auf die Filmwelt. Da sind natürlich gerade die Bären los, Berlinale in Berlin. Aber da steigt ja auch schon die Spannung vor der Oscarverleihung am übernächsten Wochenende. Obwohl, erstmal abwarten, wie viel Platz da noch ist im Land des Films neben La La. Als bester Film nominiert jedenfalls ist da neben La La Land unter anderem Fences, der dritte Film, bei dem Denzel Washington auch Regie geführt hat. Ab morgen bei uns in den Kinos zu sehen. Genauso wie T2, Trainspotting von Danny Boyle und Empörung. Darum geht's. Marcus ist einer der wenigen jüdischen Studenten an einer kleinen christlichen Universität in Ohio. Marcus, als Student nicht in den Koreakrieg eingezogen, ist ein Freigeist, der in diesen frühen 1950er Jahren mit seinem Denken aneckt. Aber Marcus in Michael Chambers' Philip Roth-Verfilmung Empörung ist weder ein Held noch Heiliger. Als er mit der psychisch labilen, sexuell sehr freizügigen Olivia ein erstes Date hat. Marcus Messner geht also wirklich mit Olivia Hutton in das einzig schicke französische Restaurant im gesamten Franklin County. Nun, Marcus ist nicht klug und nicht vorsichtig genug, das, was später im Auto passiert, für sich zu behalten. Und entfesselt damit eine moralische Hetzjagd auf ihn und Olivia. Empörung ist Sittenbild einer repressiven Gesellschaft. Michael Chambers' Film ist traurig und melancholisch, weil Marcus in dieser Zeit keine Chance hat, sich zu wehren. Die Gegenkultur der 60er Jahre ist weit, weit weg. Zu weit für ihn. Das ist eine überzeugende Grundstimmung in Empörung. Trotzdem erscheint dieser Film selbst wie erstarrt. Es gibt immer ein oder zwei intellektuelle und altkluge Studenten auf jedem Campus. Was mir Sorgen macht, ist ihre unverblümte Ablehnung altehrwürdiger Weinsberger Traditionen. Die finale Auseinandersetzung zwischen Marcus und seinem bigott reaktionären Rektor im Zentrum des Films ist sehr, sehr gute Schauspielkunst, aber wirkt doch auch sehr ausgestellt. Empörung von Michael Chambers, annehmbar. Ebenfalls dialoglastig, aber kein bisschen starr, wirkt Fences. Freitag, Zahltag. Du, hör mal, Papa. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich weiß, was für ein Hör mal, Papa das war. Der bittet mich jetzt gleich um Geld. Nein, das tut Troys Sohn nicht, aber der Vater, der Patriarch, will die Welt ebenso sehen, wie er will. Dann nimm du es, Rose. Sonst hält er mir das noch die nächsten 6 Monate vor. Ebenfalls Ende der 1950er Jahre. Der Afroamerikaner Troy Müllmann arbeitet hart, um seiner Familie ein einigermaßen anständiges Leben zu ermöglichen. Troy, einst begnadeter Baseballspieler, hatte als Afroamerikaner nie die Chance auf eine Sportkarriere. Verwunden hat er das nicht. Er ist hart, unzufrieden geworden. Er will, dass du sagst, gut gemacht, Sohn. Das ist alles. Dafür habe ich keine Zeit, Rose. Troy leidet unter den rassistischen Klassenverhältnissen. Doch dieser Mann, den Denzel Washington meisterlich mit allen Nuancen spielt, ist auch blind gegenüber den eigenen Widersprüchen. Sehr genau erkennt das seine Ehefrau Rose, die Viola Davis 2010 an der Seite von Denzel Washington schon in der Theaterinszenierung am Broadway spielte. Gib doch einfach mal zu, dass du zu alt für die Major League warst. Wieso kannst du das nicht zugeben? Jetzt komm du nicht und sag, ich war zu alt. Ich hatte bloß die falsche Hautfarbe, Hölle. Fences ist grandioses Schauspielerkino, das von Menschen erzählt. Mit ihren Stärken, Schwächen, Illusionen und Lügen. Fences von Denzel Washington. Herausragend. Hallo, Mark. Simon. Was hast du so getrieben in den letzten 20 Jahren? Antwort: Tja. Mit all dem ist alles gesagt. Mark, Spud, Simon und der durchgeknallte Franco kommen 2 Dekaden, nachdem Mark die anderen bei einem Heroin-Deal bestohlen hat, wieder zusammen. Noch ein Film über Lebenslügen und verpasste Träume. 3 Ex und ein immer noch aktiver Junkie in Edinburgh beim Lecken alter Wunden und dem Versuch, alte Rechnungen zu begleichen. Ich darf nicht wieder schwach werden. Ich muss meinen Körper entgiften, weißt du? Ach, Spud, den Körper entgiften. Du musst es nicht aus dem Körper kriegen, sondern aus dem Kopf. Du bist süchtig. Danny Boyles Film T2, Trainspotting, ist keine Wiederauflage von Trainspotting, dem Kultfilm aus den 1990er Jahren, sondern Regisseur Boyle hat mit Ewan McGregor und dem Rest des alten Ensembles die Geschichte von 4 Männern, die ins Alter kommen, weitererzählt. But no, it's a catch-up really, and how much they've changed and how much they haven't. Es geht darum zu sehen, wie weit sie sich geändert haben und wie weit nicht, sagt Regisseur Danny Boyle. T2, Trainspotting, kommt dabei mit weniger durchgeknallten visuellen Albtraumsequenzen respektive Drogenvision daher als der 20 Jahre alte Vorgänger. Und dass die vielleicht jetzt einzig wirklich sympathische Figur, die bulgarische Hure Veronika, am Ende die 100.000 kriegt, ist höchstens eine Andeutung vom Sieg des Guten im Schlechten. Zuerst ergibt sich die Gelegenheit. Danach kommt es zum Verrat. Gut, es gibt einen Verrat. Verrat. Schon wieder. Aber vor allem geht es für die Ex-Junkies darum, auch wenn sie nicht mehr an der Nadel hängen, zu überleben. Überleben. Würde und Anstand stellen sich hinten an, wenn es dann außerdem noch ans Älterwerden geht, wenn es gut läuft. Zumindest unter dreien der alten Freunde. Denn den vierten stellen sie im Kofferraum eines Autos vom Knast ab, aus dem er zu Beginn von T2 geflohen war. Psychopath, blöder. T2 Trainspotting von Danny Boyle. Herausragend. Gutes Kino diese Woche, das meint Hartwig Tegeler in unserer Rubrik Die neuen Filme. Und Danny Boyle hören Sie übrigens in dieser Woche auch noch hier bei uns im Corso-Gespräch.